Hundemüde ist er, der Dr. Joseph Goebbels. Aber er platzt vor Stolz. Denn mit nur 33% der Stimmen haben die Nationalsozialisten die Reichskanzlei erobert. Noch glaubt ein konspirativer Altherrenclub um den greisen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, dass er mit Adolf Hitler die ideale Marionettenfigur besitzt, einen eitlen Gefreiten in der Hand hat, der auf Kommando die Republik in einen Kasernenhof verwandelt. Diese Totengräber der Weimarer Republik, die Schlotbarone, Krautjunker und Putschgeneräle, unterschätzen und belächeln Adolf Hitler, als er am 1. Februar verkündet,